Die deutsche Wirtschaft spürt es schnell, wenn im Iran die politischen Verhältnisse drehen. Das war jedenfalls in der Vergangenheit so. Bis 2005 wuchsen die deutschen Exporte in das schnell wachsende Land stark an. Zwischen 1999 und 2005 haben sie sich nahezu vervierfacht auf 4,4 Milliarden Euro. Der Iran stand damals auf Rang 32 der wichtigsten deutschen Exportländer. Nach der Wahl Mahmoud Ahmadinejads brauchte es aber nicht lange und die Exporte brachen um rund ein Drittel ein. Der Maschinenbau stellt ein gutes Drittel der deutschen Ausfuhr in das Land. Beim Maschinenbauverband ist Klaus Friedrich für die Beziehungen zu dem Land zuständig. Er erklärt, Ahmadinejad habe sofort begonnen, die Lieferabhängigkeit aus dem Westen zu mindern. Eine neue Regierung setzt neues Personal ein, stellt möglicherweise auch die Wirtschaftsbeziehungen um. Nach dem Regierungswechsel haben wir durch viele Rückmeldungen unserer Firmen bestätigt bekommen, einen sehr starken Auftragsstopp gehabt und auch Diskussionsstopp. Das heißt, viele Verträge und Aufträge, die in Verhandlungen waren, wurden erstmal auf Eis gelegt, weil in den Firmen, die ja auch teilweise staatlich sind, plötzlich man nicht mehr wusste, wonach man sich jetzt richten sollte an den politischen Vorgaben. In einem zweiten Schritt wurden sehr viele Direktoren und Führungskräfte der iranischen Staatswirtschaft ausgetauscht. Das hat Monate gedauert und gegen neue Leute ersetzt. Das ging so 6, 7, 8 Monate so und dort ist nicht viel passiert. Und wenn Sie 6 bis 8 Monate fast einen Auftragseinbruch haben, einfach weil die Gespräche erstmal gestoppt sind, dann holen Sie das nicht mehr so schnell auf. Neben der irakischen Wirtschaftspolitik beeinflusst der Nuklearstreit die deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen. Es sind vor allem die indirekten Sanktionsfolgen, die das Geschäft beeinträchtigen. Ende 2007, Anfang 2008 wurde, es ist auch damals durch die Presse gegangen, ein sehr starker Druck auf die deutschen Banken sowie auch europäische Banken durch die USA ausgeübt, sich aus dem Thema Iran-Geschäft zurückzuziehen. Dem sind alle deutschen Großbanken gefolgt. Auch die europäischen Banken sind dann in den Wochen, die danach gekommen sind, haben sich auch fast alle aus dem Iran-Geschäft zurückgezogen. Konsequenz, es ist relativ schwierig heute für teure Maschinen und Anlagen die notwendigen Finanzierungslinien, Absicherungen, Zahlungswege darzustellen. Hinzu komme, so Friedrich, dass viele deutsche Unternehmer die Bestimmungen über die Exportkontrolle nicht genau lesen, sondern aus Verunsicherung nahezu jedes Geschäft beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vorlegten. Fast 4/5 der Anträge würden so beschieden, dass sie nicht gegen Embargo-Bestimmungen verstießen, dass die geplanten Geschäfte also möglich seien. Dabei werde aber viel Prüfkapazität im Amt gebunden. Das, so Friedrich, führe dazu, dass Geschäfte verzögert werden, möglicherweise völlig legale Geschäfte auch gar nicht getätigt werden und erhöht damit den Aufwand, Iran-Geschäft zu betreiben. Der Iran kaufte voriges Jahr in Deutschland Waren für 3,9 Milliarden Euro. Maschinen, Pumpen, Ventile, Rohre und anderes Zubehör für die Öl- und Gasindustrie dominierten. In den vergangenen 2 Jahren sind Ausrüstungen für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie hinzugekommen. Auch chemische Erzeugnisse, Elektrotechnik und Autos ordert der Iran. Er lieferte nach Deutschland Waren für nur gut 1,5 Milliarden Euro. Zur Hälfte entfiel die Summe auf Erdöl, zu 1/5 auf Nahrungsmittel. Teppiche machen im Export des Iran einen Anteil von 0,4% aus.